go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute geht es um Strategien und Perspektiven der radikalen Linken in Deutschland und um die Frage, wie man eigentlich unter aktuellen Bedingungen revolutionäre Politik machen kann. Konkret soll es heute auch um die Partei Die Linke gehen und ja, eigentlich die Frage, welches Verhältnis Kommunistinnen und Kommunisten zu ihr sinnvollerweise einnehmen können. Da klaffen ja die Vorstellungen innerhalb der kommunistischen Bewegung weit auseinander. Wir haben die Folge jetzt mal genannt, Kommunisten und Linkspartei eintreten, zusammenarbeiten oder bekämpfen, Fragezeichen. Und damit sind vielleicht auch schon so drei Pole abgebildet, die diskutiert werden. Mir ist klar, dass es da auch Mischformen gibt und dass das natürlich eine etwas platte, plakative Beschreibung ist, aber da können wir ja gerne einsteigen. Zunächst mal begrüße ich aber unsere beiden Gäste. Ich begrüße einmal Ari, die ist aktiv beim SDS in Frankfurt, in der Partei Die Linke und bei Kubasi. Hallo Ari. Hi. hi. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist, genau. Ja, nicken sieht man immer nicht im Podcast, jedenfalls bei uns nicht, aber wir freuen uns, dass du gekommen bist. Und ich begrüße auch Leon, der ist Mitglied der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, war auch hier schon mal im Podcast. Willkommen, Leon. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Ja, ich bin gespannt auf das Gespräch, in dem die Partei liegt, die Linke im Zentrum stehen soll, aber auch die ganze kommunistische Bewegung natürlich exemplarisch mit den Vertretern aus ihrer jeweiligen Position. Es ist klar, dass man jetzt hier nicht alle kommunistischen Gruppen abbilden kann. Es geht um die Frage oder Fragen, die hier im Raum stehen bei der Vorbereitung, waren so Sätze wie, kann eigentlich die Partei die Linke zu einer revolutionär-marxistischen Kraft werden? Ist Engagement dort vor allem taktisch, um Strukturen und Ressourcen zu nutzen oder Mitglieder zu gewinnen, also aus Sicht von Kommunisten? Oder ist das vielleicht ein Irrweg, diese Position gibt es auch, die am Ende nur das System stabilisiert und möglicherweise sogar sowas wie revolutionäres Potenzial im Keim erstickt? Das sind so Fragen. Und ich würde sagen, wir tauchen mal ganz direkt ein in diese Thematik und gucken mal, wohin wir da kommen. Ja, Paddy, ich übergebe mal an dich. Ja, von mir auch erstmal hallo in die Runde. Hallo, bevor wir, ja, sorry. Ich bin auch noch da. Genau. Ja, ja. Hallo, hallo. Ja, bevor wir in diese sehr große Frage einsteigen, vielleicht fangen wir mal erstmal zu euch beiden an, Leon und Ari. Ihr beiden seid ja schon, wie Flo gesagt hat, in unterschiedlichen Parteien Mitglied. Ari, du in der Linken, Leon, du in der DKP. Uns würde interessieren, also welche politischen Überlegungen und auch vielleicht strategischen Einschätzungen standen eigentlich hinter euren Entscheidungen in der jeweiligen Partei, wo ihr gerade aktiv seid, Mitglied zu sein? Und ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, wie so euer politischer Werdegang eigentlich war, was so die Hauptgründe waren für euren Eintritt in eure Partei und was es vielleicht auch für euch bedeutet, überhaupt als Kommunist oder als Kommunistin organisiert zu sein. Vielleicht fängt Ari mal an. Ja, lustigerweise hatten wir heute bei der erst die Begrüßungsmesse auch schon nochmal darüber geredet und ein sehr guter Freund von mir hat mich daran erinnert, dass wir haben uns ungefähr gleichzeitig politisiert und dass wir tatsächlich, ich will das irgendwie nicht so ganz wahrhaben, aber wir auch uns auch an der Klimafrage und den Fridays politisiert haben, obwohl ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in dem Alter für Fridays for Future war. Aber sicherlich war das auch die Corona-Krise und ich glaube, ausschlaggebend war schon die Bundestagswahl, aber vor allem die Abstimmung der Linken im Bundestag zu Afghanistan, zum Afghanistan-Einsatz. Und ich habe wirklich in dem Moment, ich weiß nicht, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, ehrlich gesagt so. Also für mich gab es zu dem Zeitpunkt halt nur diese etablierten großen Parteien und dann gab es halt die Linke. So, ich wusste gar nicht, dass es sowas wie eine DKP gibt. Es war noch alles so mäßig Lockdown, glaube ich, auch und so. Und es war ja schon auch so eine Zeit, wo politisch alles so ein bisschen, wenn man nicht organisiert war, so wie wir es einfach waren, also nicht waren, also wir waren einfach die ganze Zeit nur zu Hause, man das Internet hatte, Konsumkritik und dann halt, ja, die Partei Die Linke und dann bin ich da eingetreten. Eher mit dem Gedanken zu sagen, so, das, was ich von der Linken bis zu dem Zeitpunkt wusste und auch dann natürlich bin ich dann so ein Streber gewesen, habe so das Parteiprogramm gelesen, was, glaube ich, nicht alle Leute in der Partei gelesen haben, ehrlich gesagt. Also so, ja, okay, also die sind ja schon irgendwie gegen die NATO, so, das wird ja schon irgendwie ganz richtig sein. Und dann, ja, habe ich erstmal ein Bild davon bekommen, dass es noch viel mehr gibt, auch als die Linke, dass es den SDS auch gibt, also den Studierendenverband. Und habe dann bin dann quasi eigentlich über die Arbeit im SDS, wo wir festgestellt haben, dass unsere Rolle als schon Richtungsverband und linkerer Teil der Partei wichtig ist, auch dann stärker in die Parteiarbeit gegangen, weil ich schon richtig finde, am Lebensschwerpunkt vor allem aktiv zu sein. Und als Studierende ist es halt dann die Universität und deswegen ursprünglich vor allem der SDS und jetzt im Moment halt durch die vielen heftigen Widersprüche in der Partei auch verstärkt, aber nicht hauptsächlich die Arbeit in der Partei Die Linke. In der Kommunistenkneipe gibt's keine Werbung, keine Bosse, nur unsere Perspektive. Damit wir das weitermachen können, teilt den Podcast, liked die Folge und unterstützt uns mit einer Spende. Alles dazu in der Infobox. Solidarität ist mehr als nur ein Wort. Ja, danke dir. Leon, wie schaut's bei dir aus oder wie hat's bei dir ausgesehen? Ja, ich versuche das kurz zu halten. Also ich bin zur DKP gestoßen, tatsächlich über die Gewerkschaftsjugend. Also es war einfach ein biografischer Zufall. Und in dem Gewerkschaftsgremium, in dem ich da aktiv war, war halt jemand, der war in der SDJ aktiv. Der hat da diese Kennenlernfahrt, die wir dann gemacht haben, ganz wesentlich mitgeschaltet. Und ich fand fast alles, was er von sich gegeben hat, sehr klug. Und hatte halt so den Eindruck, krass, also so will ich auch mal werden, so ungefähr. Und tatsächlich war das ein ganz wesentlicher Beweggrund für mich, dann auch mich überhaupt erstmal initial für die SDJ und dann später auch für die DKP zu interessieren. Ich war natürlich jetzt auch schon relativ empfänglich dafür. Also vorher in meiner Jugend war ich tatsächlich mal Solid-Mitglied. Und in der Hamburger Solid. Die Phase haben alle mal durchgemacht, glaube ich. Genau, in der Hamburger Solid war ich okay, halt... Okay, Flo nicht. Okay gut. In der Hamburger Solid war ich in einer Basisgruppe, die auch von einer trotzkistischen Organisation, ich würde nicht sagen unterwandert war, aber die dort eine gewisse Rolle drin gespielt hat. Und ansonsten bin ich auch von Haus aus schon politisch geprägt, aber das sind halt alles so biografische Anekdoten. Genau, aber so ist das gekommen. So bin ich zu diesem Verein gestoßen. Okay. Gut, dann mache ich mal weiter. Ari, vielleicht erstmal an dich. Wie schon eingangs angedeutet, gibt es bei den Marxisten, die sich für das Engagement innerhalb der Partei Die Linke, der PDL, sage ich jetzt vielleicht auch manchmal abgekürzt, entscheiden unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema, auch verbunden mit unterschiedlichen strategischen Vorstellungen. Also manche, mit denen ich gesprochen habe, haben den festen Glauben, dass sich die Partei Die Linke selbst in eine revolutionäre sozialistische Partei entwickeln kann. Und andere erklären mir dann eher, sie nutzen einfach nur nüchtern, je nach Ort auch und Bedingungen, die politische Infrastruktur und die Ressourcen, die Partei für eigene Ziele zur Verfügung stellt, zum Beispiel für bestimmte Bündnisse oder das, was man halt in einem bestimmten Ort macht. Wiederum andere haben die Einschätzung, dass über das Vehikel der Partei am ehesten Mitglieder für die eigenen revolutionären Strukturen gewonnen werden kann. Das ist vielleicht ein bisschen das, was Leon auch gerade beschrieben hat. Solche Ideen gibt es auch. Es gibt natürlich auch Mischformen, das ist immer wichtig zu betonen bei solchen Kategorisierungen. Aber mich würde interessieren, was sind eigentlich deine strategischen Vorstellungen, was sind deine Kriterien als Marxistin, wenn du dich engagierst in der Partei Die Linke und was ist so die Zielrichtung oder ein mittleres Ziel oder so? Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Naja, ich glaube, was ja schon wichtig ist, ist, dass alles in einem großen gesamtgesellschaftlichen Kontext passiert und dass also auf jeden Fall es Organisationen braucht, die entsprechende Antworten auf die großen gesellschaftlichen Fragen haben, vor denen wir gerade stehen, also wie auch eine Alternative zu gestalten ist, die grundsätzlich dieses System nicht weiter fortführt, sondern halt grundlegend verändert, umwälzt. Und ich glaube, das hatte ich auch schon bei Fabian Lehr nochmal stark betont, dass der Ansatz oder wie ich oder wie wir in den Zusammenhängen, in denen ich in der Partei arbeite, weil ich bin ja nicht irgendwie ein Individuum, was jetzt irgendwie besonders kommunistisch, links, marxistisch ist in der Partei, dass wir schon die Linke als Kraft begreifen, die nur im Bündnis irgendwie erfolgreich sein kann. Also im Bündnis mit anderen gesellschaftlichen Akteuren, was dann Parteien sein können, aber eben auch, sagen wir mal, Bewegungen wie jetzt eine Palästina-Solidaritätsbewegung oder ja die jetzt nicht mehr so lebendige, aber eigentlich auch notwendige Klimabewegung und dass die Partei in gewisser Weise ja auch schon davon abhängt, wie weit diese Bewegungen und diese Entwicklungen sind, aber auch von sich aus natürlich noch deutlich stärker Positionen beziehen muss und auch Positionen verändern muss, nach links, sage ich jetzt mal, beziehungsweise im Moment gibt es ja Entwicklungen zu einer stärkeren Sozialdemokratisierung der Linkspartei. Ich meine, es ist uns allen klar, dass die Linkspartei jetzt keine revolutionäre sozialistische Partei ist und dass auch der Mietenkampf sicherlich nicht das große revolutionäre Projekt ist, was uns jetzt zu dieser grundlegenden Umwälzung bringt. Aber ich würde schon sagen, dass unsere Bemühungen in der Partei, in der Friedensfrage, in der Frage um einen konsequenten Anti-Imperialismus, der vor allem den US-geführten NATO-Imperialismus natürlich zu Fall bringen, zu dem wir ja auch gehören als BRD, dass unsere Bemühungen zum Beispiel auch dazu geführt haben, maßgeblich dazu geführt haben, dass die Demo am 27.09. stattgefunden hat, zusammen für Gaza viel zu spät stattgefunden hat, offensichtlich. Und da gab es auch berechtigterweise viel Kritik, aber das ist ja was, weil die Linkskräfte innerhalb der Partei und auch die Bewegung, die sich dann zum Teil in dieser Partei jetzt ja auch organisiert, also die Palästina, solidarische Bewegung zum Teil, nicht alle, zumindest ist das im Jugend- und im Studierendenverband sehr stark sichtbar, dass das schon einen gewissen Einfluss hat darauf, wie sich die Partei positioniert, beziehungsweise wie sie dann handelt, ob das dann quasi von einem bürokratischen Apparat, der sehr eng gebunden ist an ein Parlament oder an Parlamente, vor allem an den Bundestag, dann auch tatsächlich umsetzen kann und will, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich denke, zu dem jetzigen Zeitpunkt bietet die Linke schon, dadurch, dass sie halt eine pluralistische, in irgendeiner Form, naja, ich würde sagen, es ist ein bürokratischer Zentralismus aus der Fraktion vor allem heraus und aus dem Kalibknechthaus, also aus der Parteizentrale, aber dennoch in der Basis sehr divers und in die eine und in die andere Richtung, dass da schon mindestens lokal sehr viele Handlungsspielräume sind, um das weiterzuentwickeln mit den Mitgliedern und dann nicht nur die Organisation zu entwickeln und zu sagen, okay, wir müssen uns ernsthaft Gedanken darüber machen, was ja komplett fehlt, ist ja irgendwie tatsächlich eine echte marxistische Grundlagenbildung, Ausbildung der Mitglieder, dass dann auch entsprechend Positionen gebildet werden können. Und nicht nur anhand von konkreten Vorfällen, sondern dass man ein gewisses Verständnis davon entwickelt, wie die Welt eigentlich funktioniert, wie gewisse Zusammenhänge funktionieren und wie wir dann Antworten geben müssen auf die jeweiligen konkreten Schritte, ohne dass man jedes Mal das Rad von neu erfinden muss. Also in gewisser Weise eine Formierung der Mitglieder, die dann quasi mehr machen als nur Haustüren klopfen oder so. Das geht für mich irgendwie alles so zusammen. Kann nicht sagen, ob die Linke jetzt die revolutionäre Partei wird. Ich sehe es im Moment nicht, dass es quasi in der Form, wie sie jetzt ist, eine revolutionäre Partei quasi von sich aus heraus werden muss, sondern es hängt quasi davon ab, wie einfach die Entwicklungen jetzt weitergehen und wie wir sie auch weiter treiben, sowohl in der Linken als auch außerhalb, weil das ist ja schon, also für unsere Arbeit jetzt hier in Frankfurt oder auch in den Bündnissen bundesweit, es ist schon immer sehr wichtig, dass es auch Parteien wie die DKP beispielsweise gibt, die einfach da sind und mit denen man zusammenarbeiten kann und die auch in Bündnissen beispielsweise herausfordernd sein können für Leute, die halt andere Positionen haben. Es gibt, oder genauso wie ein BSW in gewisser Weise auch herausfordernd sein kann in Bündnissen. Würden, glaube ich, alle sagen, dass so die Ressourcen, die eine Partei wie die Linke bietet, sinnvoll oder nützlich sind. Also man kann gewisse mit Geld gewisse Sachen lösen, aber das ist, glaube ich, nicht der Hauptfaktor, warum wir in der Linken organisiert sind, sondern weil wir erstmal sehen, da ist ein großer Zugriff auf eine Menge Mitglieder und mit denen gemeinsam sowohl intern Bewusstseinsarbeit zu machen und die zu entwickeln, als auch natürlich extern, sage ich mal, zu wirken hin zu Veränderungen. Und alleine schaffe mir das auf keinen Fall, will ich damit sagen. Deswegen, und ich bin auch keine Trotzkistin. Ich hoffe, der Eindruck ist nie entstanden. Also ich bin auf jeden Fall auch nicht auf der Seite gewesen. Also ich weiß, dass Linksruck oder Marx21 auch früher mal in der SPD war. Jetzt sind sie bei uns. Ich weiß nicht, was da genau der Plan ist, aber das muss ich auch ergeben, ja. Also wenn irgendwann, also das war ja auch eine Frage, als diese ganze BSW-Spaltung passiert ist, so dann, da hat ja die Partei und auch der linke Teil der Partei sich überlegt, was machen wir jetzt so? Was wird dieses BSW? Wird es linker? Machen wir was anderes? Da gab es diesen Was-Tun-Preis und so. Und ja, also vielleicht kommt der Moment einfach, wo ein gewisser Teil sagt, dass wir das jetzt irgendwie mit wem anders zusammen oder ganz alleine, aber ich glaube so, zumindest von meiner Seite oder von den Zusammenhängen, denen ich organisiert bin, jetzt so ein konkretes Vorhaben, irgendwie gewisse Leute irgendwie zu sammeln, die zu Kadern auszubilden und dann irgendwo anders reinzugehen oder so, das ist einfach nicht der Fall gerade so. Aber sicherlich kann man da perspektivisch mal drüber nachdenken, wie sowas also aussehen kann und irgendwie gute Synergien erzeugen kann auch. Ja, danke. Ja, Leo, du hast dich ja ganz praktisch für eine andere Form der Organisation entschieden. Mich würde aber erstmal interessieren, Ari hat gerade dargestellt, was so ihre strategische Orientierung ist, was du dazu eigentlich denkst oder was du dir möglicherweise auch entgegnest, wenn du mir so zugehört hast. Ja. Ari, du hast zum Ende gesagt, du möchtest eigentlich so eine Art Formierung der Mitgliederbasis erreichen. Ich finde das eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was du da jetzt formuliert hast. Und vorher hast du nochmal gesagt, dass du es wichtig findest, ja nicht nur sozusagen in den Raum zu stellen, dass man irgendwie was anderes haben will als den Kapitalismus, sondern sich auch einen Begriff davon zu bilden, was es eigentlich ist, was man da abschaffen will und darüber hinausgehend auch sich eine Vorstellung davon zu machen, wie es denn besser sein sollte und wie man dann zu diesem besseren Zustand kommt. Das habe ich erstmal richtig verstanden, oder? Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, ja, das kann ich alles mitgehen, das finde ich alles sehr richtig und ich bin auch überzeugt davon, dass man das ganz schwer im stillen Kämmerlein für sich alleine machen kann. Also den ersten Teil irgendwie vielleicht zu einer vernünftigen Kritik des Kapitals zu kommen, das mag noch klappen, so durch Lektüre, aber spätestens, wenn es dann eben darum geht, sich ernsthaft zu organisieren im Hinblick auf, wie kommen wir jetzt dahin, ja, dann geht's halt damit nicht weiter. Und jetzt ist es aber so, dass, und das ist nicht böse gemeint, die Linkspartei doch wirklich kein Ort ist, wo dieses sich ein Begriff von dem, was man da abschaffen möchte, wo das überhaupt, also sich davon Begriff machen, das findet doch in der Linkspartei gar nicht statt. Also das findet sicherlich in einzelnen Ortsgruppen oder sowas statt. Und ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass es auch ein paar hundert Marxisten oder so in der Linkspartei gibt, die da genau das versuchen, so wie du das ja auch versuchst. Aber im Großen und Ganzen ist die Linkspartei ja erstmal eine Partei, die mit der Zielstellung antritt, die Ungerechtigkeiten oder die Gemeinheiten, die der Kapitalismus so hervorbringt, zu lindern und die ganz klar auch sagt, wir möchten das tun, indem wir in die Parlamente einziehen, indem wir im Idealfall auch mal eine Regierungsbeteiligung rausringen können. Und von daher, ja, muss ich ehrlich sagen, scheint mir das ein bisschen illusorisch zu glauben, dass das der richtige Rahmen ist, um das, was du eingangs geschildert hast, was du tun willst, zu erreichen. Und vielleicht nochmal eine Bemerkung dazu. In der Regel ist es ja so, das passt auch zu dem, was du gesagt hast, man kommt ja nicht als fertiger Marxist oder als fertige Marxistin in eine Partei und wirkt dann da so vor sich hin, sondern man entwickelt sich ja auch in diesen Zusammenhängen. Und ich würde sagen, dass die marxistische Weltanschauung im Idealfall ja kein Dogma ist, sondern etwas, was sich weiterentwickelt in der im politischen Kampf sozusagen. Und da sehe ich ernsthaft nicht, dass das in der Linkspartei passiert. Also ich würde sogar sagen, jetzt insbesondere in den letzten Jahren, vielleicht auch schon vorher, so genau habe ich die Entwicklung der Linkspartei jetzt ehrlich gesagt nicht verfolgt irgendwie seit ihrer Gründung. Aber zumindest seit ich das aktiv mitkriege, würde ich sogar sagen, dass das eigentlich eine Sache ist, die in der Linkspartei bekämpft wird von der Parteiführung. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, das ist nur die Führung. An der Basis sehen die Leute das ganz anders. Aber auch da bin ich zumindest erstmal nicht überzeugt von. Also ich glaube nicht, dass die über 100.000 sind es, glaube ich, mittlerweile Parteimitglieder, überwiegend überzeugte Marxisten sind, die von der Parteiführung davon abgehalten werden, ja, sich sozusagen in der marxistischen Weltanschauung zu schulen oder den Klassenkampf zu führen, sondern vermutlich passiert das schon mit Zustimmung großer Teile der Mitgliedsbasis. Darf ich dazu was sagen, oder? Ja, klar. Okay. Ja, voll. Also ich meine, du hast recht, so, dass es, also diese 100.000 Leute, also auch jetzt vor allem die, ich weiß nicht, wie viele 10.000, die jetzt eingetreten sind, so. Ich glaube, man kann nur etwas bekämpfen, was da ist an Linksentwicklung oder an linken Kräften. Also wenn wir nicht präsent wären in dieser Partei und auch schon mit einer gewissen historischen Kontinuität präsent, also jetzt auch vor den Zusammenschluss von PDS und WASG, Kontinuität, nicht aktiv waren in der Partei, dann gäbe es ja nichts, was man bekämpfen kann. Also gibt es offensichtlich, finde ich schon, je tiefer ich in der Partei auch kämpfe, sage ich jetzt mal, wird mir immer deutlicher, wie viele Mitstreiterinnen es eigentlich gibt. Und dass die eigentlich sehr ähnliche Kämpfe führen wie wir jetzt hier, also dass man aus den Sachen, wo man erstmal sagen würde, okay, das da wird jetzt ein bisschen Quatsch draus gemacht in der Ableitung, sag ich mal, in einem konkreten Kampf oder so, man schon dann wirklich versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und erstmal sind ja alle Menschen, die in die Partei kommen, Menschen, die auf der Suche sind nach Orientierung. Also sie sind zwar in einer Partei, die über das Parlament und also das mit der Regierungsbeteiligung ist sicherlich in weiten Teilen richtig, aber erstmal auch offen, zumindest laut Programm oder zumindest von auch breiten Teilen der Basis erstmal offen, zumindest der Basis jetzt vor diesen ganzen vielen Neueintritten erstmal offen. Und wenn man sich auch die aktuellen Entwicklungen anschaut, so würde ich sagen, dass die treibenden Kräfte auch nach wie vor etabliertere, erfahrenere Genossinnen sind und nicht so sehr quasi diese von allen sehr hochgelobten und besonders behandelten Neumitglieder oder so, dass man da jetzt irgendwie besonders viel Acht drauf geben muss, dass die jetzt vielleicht doch für Waffenlieferungen oder so sind oder Mieten für das wichtigste Thema halten, sondern es ist schon auch noch die Leute an der Basis, die, also wie wir zum Beispiel, kämpfen und auch überzeugen können. Und das ist, glaube ich, ein Prozess. Und da darf man, also das habe ich jetzt schon also bei Fabian Lehr auch gesagt, man darf ja nicht alle über einen Kamm scheren. Und man muss erstmal das Potenzial, glaube ich, was es gibt, um mit den Menschen in der Partei darüber ins Gespräch zu kommen und das gemeinsam zu entwickeln, erstmal anerkennen. Und ich glaube, der Fehler war tatsächlich des linken Flügels in der Partei, das nicht früh genug gemacht zu haben, gemeinsam. Und auch mit der entsprechenden Strategie zu sagen, man muss das jetzt irgendwie angehen. Und ehrlicherweise auch mit der Spaltung, die passiert ist von BSW, sind sehr viele von diesen linken, gut ausgebildeten Genossinnen auch gegangen. Nicht unbedingt zu BSW, sondern ins Nichts oder auch zur DKP oder tatsächlich viele auch einfach ins Nichts. Also quasi in die Inaktivität. Und das war, glaube ich, eine extreme Schwächung, weil wir merken das zum Teil, dass wir dann eigentlich an irgendwen verweisen wollen würden, mit denen gemeinsam irgendwie das so zu machen, aber die Leute sind einfach nicht mehr da, sage ich jetzt mal. Und das macht schon einen Unterschied. Also wie du ja gesagt hast, Genosse von der STJ war da und der hat dich irgendwie dazu bewegt, du willst so sein wie er. Es ist auf Kreismitgliederversammlungen oder wenn wir irgendwo sind, auch dann oft so, dass es so, hey, wie wird man so oder wie ist man so und wie kommt man da hin? Und das darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Ich will gar nicht den Apparat und das auch Teil der, also Großteile der Führung gar nicht kleinreden, dass da wirklich viel Gegenarbeit gemacht wird. Aber es gibt genauso diese anderen Gegenbewegungen von uns. Und ich würde sagen, zum Teil, in Großteilen gibt es da Bewegungen. Aber ehrlicherweise muss da auch noch mehr gekämpft werden. So. Und je nachdem, wie sich die Partei jetzt auch weiterentwickelt, muss man auch schauen, was damit passiert. So. Also Stichwort Programm, Prozess oder so, der jetzt anläuft. So. Also das ist ja nicht grundsätzlich auch für immer so, in der Linkspartei bleiben zu müssen. Boah, es gibt gewisse Grenzen, sag ich mal. Ja, Leon, willst du darauf entgegnen direkt? Ja, ich würde vielleicht mit einer Bemerkung und einer kurzen Rückfrage reagieren. Also eine Bemerkung ist, du hast am Anfang deines letzten Redebeitrags gesagt, die Leute suchen nach Orientierung oder viele der Leute, die jetzt eingetreten sind, suchen nach Orientierung. Und das weiß ich nicht, aber ist vermutlich so. Und die kriegen auch eine Orientierung. Und die Orientierung ist halt in den allermeisten Fällen eine falsche. Das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, dass diese Leute alle irgendwie so frei formbare Amöben sind, die, also ne, denen man das sozusagen dann die Ideologie einschenken kann, die sie dann da in ihrer jeweiligen Ortsgruppe vorfinden. So funktionieren natürlich Menschen nicht. Aber dennoch ist es ja so, dass die Leute schließen sich so einer Partei wie der Linkspartei an, vermutlich erstmal mit dem Bewusstsein, ich will das Leben in diesem Land hier erstmal verbessern, und sie gehen schon erstmal davon aus, das kann ich halt in so einer Partei tun, in so einer parlamentarischen Partei tun. Und ja, darin werden sie ja dann erstmal auch bekräftigt, ne? Also das meine ich mit, die Orientierung, die sie damit kriegen, überwiegend eine falsche. Und meine Frage ist ein bisschen grundsätzlicher. Siehst du, weil das Argument, sag ich mal, dass man quasi Leute von sich überzeugen kann oder so, das kann man natürlich mit derselben Berechtigung für jede soziale Bewegung, für die Gewerkschaft, für jedes Nachbarschaftsbündnis oder für den Kaninchenzüchterverein oder sowas sagen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen x-beliebigen sozialen Bewegungen und einer Partei. Und in einer Partei organisiert man sich ja mit Leuten, mit denen man erstmal eine grundsätzlich gleiche strategische Zielstellung teilt. So sehe ich das zumindest. Also weißt du, was ich meine? Es ist erstmal, finde ich, nachvollziehbar, was du sagst. Gleichzeitig sagst du ja aber, oder hast du eben auch von dir gewiesen, hier, ich bin keine Trotzkistin, also ich betreibe keinen Entrismus, um hier irgendwie die Leute rauszuziehen oder so. Also siehst du irgendwie einen Unterschied, einen qualitativen Unterschied zwischen, man organisiert sich in einer politischen Partei und ja, man macht in einer sozialen Bewegung mit, um da Kontakte zu knüpfen oder fortschrittliche Tendenzen weiterzuentwickeln oder so? Also klar ist eine Partei was anderes als eine soziale Bewegung, die jetzt irgendwie nicht diesen organisatorischen Rahmen hat wie eine Partei. So, ich meine, da passiert ja eine langfristige Entwicklung der Mitglieder und der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die man irgendwie führen möchte. Ich glaube, was ich meinte mit dem Leute überzeugen, ist ja auch, ich überzeuge ja nicht nur die einzelnen Mitglieder, sondern ich überzeuge ja stellenweise auch den Apparat davon, andere Sachen zu machen. Und auch die gesellschaftliche Lage erfordert eine gewisse Antwort auf Fragen oder auf Problemstellungen, die, wie gesagt, zum Teil einfach noch mangelhaft oder nicht ausreichend ausgebildet sind in eine richtige Richtung, aber zumindest erstmal wieder einen gewissen Einfluss drauf haben können. Und ich will gerade noch einen Punkt sagen zu den Mitgliedern. Nee, also klar, also funktioniert eine Partei anders als eine Bewegung, aber sie ist auch eine Bewegung. Also oder sie ist auch Teil von Bewegungen. Und der eine Punkt, den ich gerade hatte, der war gut, aber oder im Sinne von der klang gut in meinem Kopf, aber ich fällt den mir gerade nicht mehr ein. Kannst du noch mal deinen Punkt wiederholen? Oder du hast gesagt? Ja, also meine eigentliche Frage war, ob du einen qualitativen Unterschied siehst zwischen der Organisation in einer Partei und dem sprichwörtlichen Kaninchenzüchterverein oder so. Und da hast du gesagt, ja, ganz klar. Ja. Und meine Hoffnung war so ein bisschen, dass du vielleicht noch was dazu sagst, worin du denn diesen qualitativen Unterschied siehst. Also du hast ja schon jetzt in den letzten Minuten einiges dazu gesagt, was du in der Linkspartei vorhast. Und offen gesagt, bei mir stößt das auf so ein bisschen Irritation, weil ich eben in eine Partei oder weil mein Verständnis sozusagen von Partei, dass man in einer Partei, im Grunde habe ich das eben schon gesagt, dass man sich doch in den wesentlichen Zielvorstellungen und auch in den wesentlichen strategischen und taktischen Vorstellungen erstmal grundsätzlich einig ist, dass man auch sich da, dass da auch die Fetzen fliegen und man da große ideologische Differenzen auch ausfechtet und so. Das ist ja auch in der DKP So, das kann jeder nachverfolgen, das sind keine Geheimnisse. Also wenn man sich irgendwie so mit den auch ja öffentlich geführten Debatten im Vorfeld des Parteitages befasst, die Handvoll Leute in Deutschland, die das tatsächlich tut, die kann das sozusagen nachvollziehen. Ja, also es geht hier nicht um die reine Lehre. Damit beziehe ich mich jetzt auf was, was du in deinem Fabian-Lehr-Auftritt gesagt hattest. Aber wie gesagt, in den grundlegenden Zielstellungen sollte man da, denke ich, schon eine Kampfgemeinschaft bilden und nicht ein Sammelsurium von Leuten, die ja teilweise ja diametral entgegengesetzte ideologische Positionen vertreten. Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil jetzt ist mir wirklich wieder eingefallen. Die Basis, und das hatte ich ja quasi schon gesagt, so, was auch in gewisser Weise der Unterschied ist zwischen dem, was real gemacht wird und dem, was eigentlich der Anspruch sein sollte, ist ja schon, finde ich, noch das Erfurter Parteiprogramm. Und das ist ja in gewissen Weisen ja offen. Es ist zum Beispiel auch offen für die Regierungsbeteiligung, was ein Problem ist. Und es ist aber auch klar, es ist schon klar im Erfurter Parteiprogramm, ich glaube in der Präambel sogar schon, dass es um eine grundlegende Umwälzung der Verhältnisse und nicht einfach nur eine Verbesserung des Kapitalismus geht. Oder irgendwie einen sozialeren, schöneren, was weiß ich, Kapitalismus, sondern schon wirklich um auch, ich glaube sogar das Wort Wirtschaftsdemokratie, also Demokratisierung der Wirtschaft und überhaupt, also das Wort Sozialismus steht da schon auch drin. Das sollte eigentlich die Basis sein. Und ich verstehe unseren Kampf in der Partei, und ich finde es immer sehr irritierend, wenn so von mir gesprochen wird, weil es ist ja nicht so, ich stehe nicht für mich alleine, sondern ich stehe schon für einen Teil der Partei, und ich hoffe, alle, die das hören, wissen, wer damit gemeint ist. Aber die stehen ja schon hinter diesem Programm und streiten ja eigentlich dafür, dass das Programm jetzt auch in der Form sogar noch besser wird, weil es wird jetzt, muss jetzt ja neu geschrieben werden. Aber dass auch sich darauf weiter berufen wird. Also wenn wir Debatten haben oder so, sind wir dazu übergegangen, auch einfach jetzt das Parteiprogramm hinzuzuziehen und zu sagen, Leute, es ist schon klar, dass das und das und das ist unsere Grundlage, was die antimilitaristische Haltung geht, was die Antwort auf die Sozialpartei, was auch die Geschichte der Partei und wie sie sich versteht. Also es ist unfassbar geschichtsbewusst eigentlich auch dieses Programm, dass das unsere Basis sein muss und dass es in gewisser Weise auch ein Zurück an diese Basis geben muss. Es wird halt jetzt vergessen oder soll vergessen gemacht werden. Aber das wäre das die Basis, auf der ich oder auf der wir quasi arbeiten und mit der wir eigentlich auch arbeiten wollen mit den Genossinnen und Genossen. Also das ist, und vielleicht noch der letzte Punkt, weshalb ich das mit den Mitgliedern auch, weil das wirklich ein Satz ist, der mir im Gedächtnis nochmal geblieben ist bei der Lektüre und bei der gemeinsamen Lektüre bei unserem Parteilesekreis dann, den wir gemacht haben vor kurzem, ist dieser Satz mit dem passiven Unmut zur aktiven Gegenwehr machen. Und das kommen wir erstmal alle mit dem passiven Unmut und dann machen wir die aktive Gegenwehr als Partei gemeinsam mit dieser gemeinsamen Linie, die wir halt auch noch in weiten Teilen jetzt auch mit den ganzen Neueintritten entwickeln müssen. Und ich glaube, vielleicht jetzt wirklich der letzte Punkt, es ist auch schon dick herausfordernd mit sau vielen so halb politisierten Menschen oder so das zu entwickeln. So. Und ja, deswegen an der Stelle nochmal das, was ich auch schon gesagt hatte, müssen wir einfach besser werden, was das betrifft, um diese Organisation auch dahin zu bringen, was sie sich mal irgendwie vor 10 Jahren oder so ins Parteiprogramm geschrieben hat. Ja, vielleicht kommen wir ein bisschen weg von der Programmatik und vielleicht mehr zum eigentlichen Handeln der Linken, also real, vielleicht auch an der Macht oder in Landesregierungen oder allgemein vielleicht mal ein bisschen zur Bilanz der Linken in den letzten 20 Jahren. Also wenn man sich das mal anschaut, so die Praxis der Linken oder die Bilanz der Linken in den letzten 20 Jahren, dann ist sie ja so aus einer marxistischen Perspektive relativ widersprüchlich zu bewerten, würde ich sagen. Also auf der einen Seite kann man sicherlich anerkennen, dass die Linke durchaus eine wichtige Rolle spielt in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, im Mainstream zumindest eine gewisse Form von Opposition darzustellen gegen den neoliberalen Mainstream oder teilweise gegen den Rechtsruck. Gleichzeitig hat sie aber, wo sie beteiligt war, an Landesregierungen Entscheidungen mitgetragen, die man ja auf jeden Fall klar kritisieren muss, ne? Also Berlin zum Beispiel wurden ja zum Beispiel unter linke Beteiligung Wohnungen privatisiert, Abschiebungen wurden durchgeführt, Polizeieinsätze inklusive Gewalt unterstützt, Kliniken, Autobahnen privatisiert. In der Frage der Aufrüstung scheint die Linkspartei auch widersprüchlich zu sein. Im Bundesrat zum Beispiel haben Landesregierungen, wo die Linke beteiligt war, für die Kriegskredite gestimmt und ein Herr Ramelow zum Beispiel, der in Thüringen Ministerpräsident war, da äußert sich auch mal wieder sehr, sehr übel bei Themen wie Wehrpflicht zum Beispiel, wo er auch sagt, es bräuchte eine Wehrpflicht oder Waffenlieferungen an die Ukraine. Beim Thema Palästina oder Genozid in Gaza, da scheint sich gerade was zu bewegen auf jeden Fall, aber auch da agiert die Linke immer wieder sehr widersprüchlich oder sehr, sehr, sehr zahm teilweise. Deswegen da fällt die Frage an dich, Ari. Meinst du nicht, dass da aber, also angesichts der Bilanz auch der Linken, die Gefahr besteht, dass linkere Kräfte oder Marxistinnen wie du in der Partei so ein bisschen als linkes Feigenblatt vielleicht fungieren? Also quasi, es gibt vielleicht dann, also als Aushängeschild, seht her, so wir haben hier irgendwie auch ein paar Marxistinnen, aber im Großen und Ganzen, dass es halt nichts ändert am reformistischen Charakter der Partei. Da müsste ich mal auch andere Fragen ausdenken als Farmfernleer. Aber also erstmal ist ja die Bilanz einfach grundsätzlich, dass diese Regierungsbeteiligungen absoluter Schrott sind und einfach ja zu in großen Teilen von den Sachen, die du aufgezählt hast, einfach zu diesen Verirrungen und so geführt haben und auch dann gerade mit Ramelow als Ministerpräsident ja auch mit dazu geführt haben, dass es so eine krasse Unzufriedenheit gibt, was die Linke betrifft. Die Linke muss Oppositionspartei bleiben an der Stelle so. Und zu der Frage des Feigenblatts, also ne, dadurch, dass wir keine Kleinstorganisation sind, in der wirklich Kader herausgebildet werden, so haben wir erstmal die gesamte Widersprüchlichkeit, in der wir halt nun mal einfach auch als Gesellschaft leben und das ist umkämpft, erstmal in dieser Partei so und in einem viel breiteren Spektrum, als es jetzt halt in der DKP wahrscheinlich der Fall ist oder halt auch in sehr kleinen anderen K-Gruppen oder so der Fall ist, die sich dezidiert da jetzt sagen, okay, das ist klar und das macht, also deshalb ja auch dann diese relative Klarheit oder zumindest wie ich sie von außen dann so wahrnehme in einigen Fragen, diese relative Klarheit von kleineren Parteien oder K-Gruppen in manchen Fragen, aber ich finde, an sich ist dann für uns als Linke, weiß ich gar nicht, ob wir unbedingt, also da, ich hatte nämlich, als ich das erste Mal diese Frage gestellt bekommen habe, nämlich nochmal darüber nachgedacht, ob wir ein Feigenblatt sind oder ob wir nicht eher noch das sind, was die Partei ja auch auf Kurs weiterhält und diese Entwicklung einfach nicht nur aufhalten muss, sondern also diese Sozialdemokratisierung und weitere, also was mit diesen Kriegskrediten da passiert ist und so, dass wir das aufhalten und auch dann insofern weiterentwickeln, dass sowas nicht mehr wieder vorkommt, sondern dass wir da auch den passiven Unmut über diese schlechten Entscheidungen zur aktiven Gegenwehr und einer Formierung der Teile, die begriffen haben, okay, das ist irgendwie, warum macht das die Partei gerade, nach links bewegen können. Also es ist gar nicht so sehr ein Feigenblatt, glaube ich, sondern halt eher das, was die Partei noch am Leben hält an vielen Stellen, das uns einfach gibt, weil dann so eine zweite SPD braucht halt echt keiner so. Also dann eine komplett zweite SPD. Das ist jetzt ja schon unglaubwürdig an vielen Stellen. Aber man kommt sich natürlich auch manchmal so vor, ja. Also ich komme mir auch manchmal so vor, wenn ich Reden höre, die dann immer sehr oppositionell klingen und dann passiert irgendwie was ganz anderes, aber Oder auch zum Beispiel die Wahl von Merz, ne? Auch sehr cringe, ne? Ja, mit Reichenex reden teilweise, aber genau. Aber gerade solche Momente, also auch dieser Gaga mit diesen Kriegskrediten, das hat so einen Prozess angestoßen innerhalb der Partei und es wurde so viel einfach auch diskutiert und im Endeffekt muss man einfach sagen, waren diese beiden Landesverbände auch extrem isoliert am Ende so, also das muss ich sagen, in der Breite. Das gibt dann natürlich immer andere Kommunikation nach außen, aber oder es gibt zum Teil dann einfach andere Kommunikationen nach außen, aber in der Breite der Partei, wie ich sie wahrgenommen habe und wie wir auch uns dazu positioniert haben als Studierendenverband, war das schon für einige dann nochmal ein Moment, wo sie auch darüber nachgedacht haben und auch darüber dann auch das Bewusstsein sich nochmal geschärft hat. So, nichtsdestotrotz war diese Entscheidung, also das war es jetzt irgendwie auch nicht wert unbedingt, aber es hat ja schon auch was bewirkt. So, und es kann ja nur wirken, wenn Leute sind da, die das kritisieren und Alternativen dazu aufzeigen. Mhm. Ja, Leon, bevor wir dich gleich auch nochmal ein bisschen konfrontieren, vielleicht für dich nochmal die Gelegenheit, falls du möchtest, dazu auch nochmal was zu sagen. Ja, also wenn es euch darum geht, die Sozialdemokratisierung der Linkspartei aufzuhalten, dann habe ich tatsächlich schlechte Nachrichten für euch. Denn die Linkspartei ist eine sozialdemokratische Partei und sie ist es wirklich im eigentlichen Sinne. Es ist eine Partei, die sowohl von ihrer Praxis als auch von ihrer Programmatik her erstmal das Ziel hat, durch Reform eine Verbesserung der Lebensumstände und sozusagen ein allmähliches Hinüberwachsen in eine sozusagen dem Menschen gemäßere Gesellschaft zu ermöglichen. Also würde ich sagen, wenn das die Zielstellung ist, dann ist es leider over für euch. Ansonsten, Paddy, du hast eben gesagt, wir sollten uns mal von der Programmatik trennen und zur Praxis der Partei gehen. Und jetzt will ich gar nicht leugnen, dass es sicherlich so bei diesen besonders skandalösen Dingen, die dann einzelne Landesverbände in Regierungsverantwortung oder so verbrochen haben, der Linkspartei, dass die im Widerspruch zum Parteiprogramm stehen. Aber ich möchte doch dazu aufrufen, sich mal mit diesem Programm auseinanderzusetzen, weil dann stellt man fest, dass das, was die Linkspartei macht, sozusagen in Wort und Tat, sehr gut vereinbar ist mit der programmatischen Grundlage. Und ich will das nur an einigen Punkten mal erläutern, weil richtig ist natürlich, da steht ein paar Mal, es braucht eine andere Gesellschaft und die Zielstellung ist demokratischer Sozialismus. Und dann fängt aber im Grunde schon immer auch das Signal an, ja, wir meinen mit demokratischer Sozialismus aber bestimmt nicht so was Schlimmes wie die DDR. Und es steht auch explizit drin, ja, eine gesamtgesellschaftliche Planung der Wirtschaft, irgendwie sinngemäß, ich finde gerade die genaue Formulierung nicht, da haben wir die bittere Lektion gelernt, dass das nicht möglich ist. Also wenn man dieses Parteiprogramm liest, dann stimmt das schon. Da wird sozusagen eine Opposition zum Kapitalismus erklärt, aber weder ergibt sich aus irgendetwas in diesem Programm die Notwendigkeit einer, ja sozusagen einer Überwindung der Marktwirtschaft, noch wird man ehrlich gesagt wesentlich klüger generell über die gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn man dieses Programm liest. Also was ich daraus mitgenommen habe, ist ehrlich gesagt, die gesamte moderne Entwicklung der Menschheit ist eine Geschichte des Verrats oder der Pervertierung guter Ideen. Also europäische Idee pervertiert, sozialistische Idee pervertiert, Idee der sozialen Marktwirtschaft pervertiert. Also da muss man ehrlich sagen, das ist kein Programm, das in irgendeiner Weise dazu geeignet ist, eine revolutionäre Praxis zu entwickeln. Und es ist auch kein Programm, was ja in irgendeinem Widerspruch zu all den Dingen steht, die hier jetzt sozusagen als auf der Negativseite der Linken Bilanz aufgelistet wurden. Ja, du schätzt das wahrscheinlich anders ein. Möchtest du mal was erwidern? Also ich frage mich so ein bisschen, also auch wegen des Titels, den ihr gewählt habt. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, also ich habe ja bei der Vorstellung oder beim Vorgespräch schon gesagt, dass ich extrem viele Anfragen bekommen habe und extrem viele Leute immer mit mir jetzt über die Linkspartei sprechen wollen. Was so ein bisschen der Zweck dessen ist, auch quasi die Linkspartei dann, also in der Form, also so noch stärker zu kritisieren und irgendwie schlecht zu machen. Also ist die Einschätzung dann tatsächlich, das ist komplett, also da muss man jetzt auch mal ehrlich drüber sprechen, das ist komplett für den Müll so, geht an in die DKP oder ist es, also wisst ihr, was ich meine? Also ich komme mir da manchmal ein bisschen blöd vor, wenn ich dann hier eingeladen werde zu solchen Treffen und man haut mir dann um die Ohren, dies und jenes hat die Partei gemacht und so weiter und so fort, so was alles richtig ist und auch falsch ist, aber ich frage mich, was ist dann die gemeinsame Perspektive auch irgendwie, ne, so für uns, also dann einfach nur dann sich hier hinzustellen, also jetzt gar nicht gegen dich, Leon, aber so, wie ich die Anfragen zum Teil bekomme oder die Nachrichten, die ich dann bekomme, zu allem Möglichen, was die Partei macht, frage ich mich so, ja, okay, also möchte ich halt ein oder gib mir eine Alternative und überzeug mich auch von deiner Alternative. So, das wäre ja schon so ein bisschen der Punkt, der dann häufig einfach nur fehlt, weil das bleibt dann halt stehen bei, die Linke ist eine sozialdemokratische, reformistische Partei. Das kann man eh nichts mitmachen. So. Und die 100.000 Leute, die da jetzt organisiert sind, so alle für den Arsch so. Und damit sind auch alle anderen Menschen für den Arsch, die überhaupt gar nicht links organisiert sind. So. Also wo ist dann die Perspektive für Veränderungen? So, ne? Also das bewegt mich dann schon immer in solchen Gesprächen. Deswegen vor allem der letzte Zusatz mit bekämpfen. Also weil manchmal habe ich den Eindruck... Fragezeichen. Ja, genau. Ja, aber das ist ja schon extrem... sind wir dann bei der Sozialfaschismus-These? Ich verstehe es nicht sogar. Also ich weiß, dass ich will, dass hier niemandem irgendwie, aber so, was bezweckt man damit irgendwie dann? Ja, also vielleicht kurz die Meta-Bemerkung ist ja eine berechtigte Frage. Also die Idee hinter dieser Folge und der Titel hat auch ein Fragezeichen tatsächlich, ist, das zu erörtern, weil ich kenne gar nicht wenige Freunde von mir, Genossen von mir, die hab Freund in Leipzig besucht, ganz begeistert von seiner linken Mitgliedschaft dort berichtet. Mit dem habe ich mich heftig gestritten dann abends beim Getränk. Und die Argumente, die er benannt hat, waren auch solche, die wir heute diskutieren. Ich glaube, das ist der Zweck dieser Diskussion, also die Standpunkte deutlich zu machen. Da können die Hörer, glaube ich, mitnehmen. Ich meine, vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit für dich, möglicherweise Leute zu überzeugen. Und wir laden dich natürlich nicht als Bodo Ramelow ein, sondern als Vertreterin, als Marxistin, ne? Und wo natürlich, also es würde wahrscheinlich aus unserer Sicht auch gar keinen Sinn machen, jetzt, Dietmar Bartsch einzuladen, falls er kommen würde oder so. Also das ist so der Zweck, das ist so die Idee dahinter. Ja. Ja, ansonsten zu der Frage, ich kann es auf jeden Fall verstehen und also unser Ziel ist gerade jetzt auch nicht irgendwie das reines PDL-Bashing zu betreiben oder so. Also wir sehen uns vor allem erstmals als Podcast, so auch als Diskussionsplattform, ne? Und also die Frage, wie Linke und Kommunistinnen sich organisieren sollten, wo sich organisieren sollten, welcher Form und so, welchen Strategien dahinter, das ist ja erstmal ja eine sehr zentrale Frage, würde ich sagen. Und wir wollen einfach erstmal ja eine Plattform bieten, um diese Fragen gemeinsam zu diskutieren und dann hoffentlich auch zum Ergebnis zu kommen oder zumindest als Ergebnis einer Diskussion auch mit verschiedenen Teilen der Linken in Deutschland da irgendwie vielleicht Antworten drauf finden, ne? Also wir haben da jetzt auch nicht die schlauesten Antworten drauf, aber die Fragen erstmal aufzugreifen und gemeinsam zu diskutieren, finden wir wichtig und deswegen machen wir das. Ja, ich weiß nicht, ob noch Leon was sagen wollte, ansonsten würde ich dann weitermachen dann zum DKP-Bashing. Nein, Spaß. Das muss halt auch nicht sein. Also irgendwie, keine Ahnung, also können wir uns nicht darüber unterhalten, wie wir diese Krise irgendwie bewältigen, so bis, also, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das verbindet sich natürlich mit der Frage der Organisierung und wo und wem man das macht, ne? Also, glaube ich schon. Insofern. Leon, ich will die ganze Zeit was sagen, ja. Nee, ich wollte nur zu einem Punkt noch was sagen, weil du im Grunde dann gesagt hast, ja, dann soll man jetzt irgendwie auf die 100.000 Mitglieder der Linkspartei scheißen, weil die sind eh alle Kacke oder so und man kann ja eh nichts machen. Und das ist ganz ausgesprochen nicht meine Haltung. Ich habe versucht, ein bisschen zu begründen, weshalb ich denke, dass es, also ich habe ein paar Worte dazu gesagt, was ich denke, was Sinn und Zweck der Organisation in einer politischen Partei ist und weshalb ich denke, dass die Linkspartei dafür tatsächlich für, wenn man schon zu der Erkenntnis gelangt ist, dass man ein grundsätzlich anderes Gesellschaftssystem haben möchte, nämlich den Sozialismus, dass das nicht der richtige Ort dafür ist. Und das heißt ja nicht, dass ich sage, die ganzen Leute kann man nicht gebrauchen oder so. Also ich finde auch, dass man das schwer in das, was ich gesagt habe, ehrlich gesagt reininterpretieren kann. Ja. Ja, genau, dann ist es vielleicht ein bisschen mal zur DKP kommen. Es ist ja offensichtlich so, dass die DKP jetzt nicht unbedingt 100.000 Mitglieder hat oder die großen Massen, die da jetzt zur DKP strömen. Ja, eher im Gegenteil, wenn man sich mal anguckt, in den letzten Jahrzehnten scheint es ja schon so zu sein, dass die DKP eher eine schrumpfende Partei ist, eher marginalisiert und es ihr nicht wirklich gelingt, eine größere Verankerung zu entwickeln in Teilen der Arbeiterklasse oder eine breitere Dynamik zu entwickeln in der Gesellschaft. Leon, hast du oder habt ihr euch in der DKP mal kollektiv Gedanken gemacht darüber? Also einmal, wo man das liegen könnte und aber auch, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, perspektivisch auch vielleicht als DKP in einem größeren Rahmen aufzugehen, organisatorisch, also vielleicht in Bündniskonstellationen oder vielleicht im Rahmen eines neuen Parteiprojekts oder so, um vielleicht größeren Einfluss zu entfalten? Ja, ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Also eine Debatte darum, ob man als DKP, als kommunistische Partei überhaupt noch Bestand haben soll. Und das ist übrigens eine Sache, auch die ist jetzt nicht, ist jetzt keine geheime Verschlusssache oder so. Die hat in der DKP ziemlich intensiv stattgefunden, allerdings in einer Zeit, bevor ich der DKP beigetreten bin, nämlich sozusagen intensiv im Vorfeld des 20. Parteitages, also ja, so in den 2000er, 2010er Jahren. Und da gab es zwar von den dann in der DKP noch Verbliebenen meines Wissens kaum jemanden, der jetzt gesagt hat, ja, wir sollten uns auflösen. Aber es gab eben schon sehr viele, die so eine Idee von Bewegungslinke und Mosaiklinke und sowas verfolgt haben. Mhm. Und die im Grunde gesagt haben, ja, als DKP sollten wir quasi eine Plattform zum Austausch in verschiedenen linken Bewegungen sein. Ja. Sollten schauen, dass wir irgendwie auf europäischer Ebene die Europäische Linkspartei unterstützen. Und da ist es tatsächlich so, diese Auseinandersetzung hat stattgefunden und wurde gegen den damaligen Parteivorstand, der diese Ideen im Wesentlichen vertreten hat, entschieden. Ja, also seit diesem Zeitpunkt gibt es einen Parteivorstand, der sagt, nee, die DKP als marxistisch-leninistische Partei sollte oder muss in Deutschland erhalten bleiben. Ja, also ist, man könnte jetzt viele Fehlorientierungen auflisten und ich werde auch gleich ein paar aus meiner Sicht entscheidende nennen. Was, glaube ich, klar ist und was sich auch einfach nicht wegdiskutieren lässt, ist es natürlich so, dass die DKP einen starken Hit erstmal bekommen hat durch die die Konterrevolution war natürlich ein schwerer Schlag für die DKP. Es ist ja bekannt, dass die DKP auch durchaus nicht geringen Umfang angewiesen war auf Unterstützung aus den sozialistischen Staaten, insbesondere aus der DDR. Und natürlich war das ein großer organisatorischer, finanzieller, aber natürlich auch ideologischer Schlag, als das alles nicht mehr da war. Das ist aber, denke ich, klar und da muss man hier jetzt nicht mehr viel zu sagen und ich glaube, es interessiert euch auch nicht so doll, wenn ich jetzt nochmal sage, wie schlimm das sozusagen für die kommunistische Bewegung in Deutschland war oder heute noch ist. Ich denke schon, dass man mit dem, was ich eben eingangs schon angesprochen habe, nämlich mit dieser Strömung in der DKP, die im Grunde gesagt hat, ja, wir sind historisch überlebt als kommunistische Partei, und diesem Aufgehen in Bewegung eine Fehlorientierung in der Partei hatte, die sicherlich dazu geführt hat, dass viele Aktive in der Partei gar nicht mehr das irgendwie überhaupt als ihre Aufgabe gesehen haben, auch Menschen in die DKP zu holen, Leute sozusagen für die kommunistische Partei zu agitieren, sowas wie Strukturen in Betrieben aufzubauen oder so, sondern in erster Linie gesagt haben, ja, wir machen halt mit in Gewerkschaften, wir machen halt mit teilweise auch in der Linkspartei, wir machen mit in allen möglichen sozialen Bewegungen und wir bleiben im Wesentlichen eben erhalten als Austauschplattform. Ja, also das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Ein anderer Punkt, der, denke ich, ja, ein ideologischer Fehler war, ich weiß nicht, ob der vollständig überwunden ist, ist so ein seltsames, einerseits paralysiert sein in Angesicht der eigenen Schwäche und auch der Schwäche der kommunistischen Bewegung in Deutschland und gleichzeitig aber irgendwie der Meinung zu sein, dass man ja auf so einer Welle der dann doch auf lange Sicht unaufhaltsamen fortschrittlichen historischen Tendenz einfach reiten kann. Und dann irgendwie so eine komische Siegesgewissheit am Ende werden wir dann doch als Sieger aus der Geschichte hervorgehen. Wir müssen sozusagen nur lange genug durchhalten und uns dann an die Spitze der Tendenz setzen. Ich glaube, das hat auch, also dieser ideologische Einschlag hat auch dazu geführt, dass man die tatsächliche politische Arbeit vernachlässigt hat. Und ja, dabei würde ich es erstmal belassen. Man könnte sicherlich jetzt auch, aber das geht dann tatsächlich in den Bereich, der auch schwierig so öffentlich zu diskutieren ist, aber so ganz allgemein kann man sicherlich auch sagen, dass es natürlich teilweise sicherlich auch ein Festhalten an Strukturen gab, die eigentlich der stark geschrumpften Parteigröße vielleicht nicht mehr unbedingt in allen Orten angemessen waren und dass da sehr viel Arbeit und Ressourcen sozusagen reingeflossen sind, wo das sozusagen den realen Verhältnissen oder den realen Gegebenheiten unserer Partei eigentlich gar nicht mehr entsprochen hat. Ich hätte eine daran anschließende Frage, vielleicht damit verbundene Frage an Ari. Du hast ja eingangs gesagt, du findest es auch gut, dass es Organisationen wie die DKP zum Beispiel gibt. Das, was ich von dir so sehe, zum Beispiel auf Instagram, sind Fragen, die hier im Podcast auch viel diskutiert werden. Also vor allem der Friedenskampf ist ja ein Thema von dir, natürlich die Solidarität und Unterstützung des sozialistischen Kubas. Ja? Und da hast du ja zwangsläufig auch Berührungspunkte mit DKP und STJ. Das habe ich auch schon mitbekommen. Nichtsdestotrotz wäre meine Frage, hat es nur zufällige biografische Gründe? Manchmal ist das ja ein bisschen so, da wo man gerade ist. Du hast gerade beschrieben, ne? Du warst an der Uni und na gut, da gab es STS und Kontakte und dann organisiere ich mich da. Aber würdest du denn sagen, trotz deiner Anerkennung für diese Bündnispartner, es ist falsch, sich in so einer Partei wie der DKP, und mir geht es jetzt gar nicht nur um die Organisation, es gibt ja auch andere Organisationen, falsch, sich da zu organisieren, und es ist wirklich eine wichtige, jetzt als Marxistin, eine wichtige politische Orientierung, sagen, nee, ich gehe jetzt gezielt in die Linke und schärfe da den Flügel, wie du es machst. Also zum Beispiel wegen diesem, du hast es eben gesagt, die eigentlich wichtigen Fragen, die anstehen, sind doch gerade der drohende Krieg und so. Das stimmt ja auch und so. Und kann ja auch eine Orientierung dazu sagen, gerade deswegen gehe ich in die Linke und eben nicht in, ich will jetzt keinen Namen nennen, Parteien, die sich vielleicht sehr mit sich selbst beschäftigen oder so. Du verstehst, glaube ich, was ich meine. So, also in die Richtung, oder ist es doch irgendwie nur so ein biografischer Zufall? Du könntest genauso gut in der DKP sein. Naja, ich hatte das ja schon angedeutet, dass mit der Spaltung einige gegangen sind und auch einige zur DKP gegangen sind und da, glaube ich, jetzt auch arbeiten, hoffentlich. Gut, und ehrlicherweise, wir haben uns die Fragen auch gestellt. Ich habe mir die Fragen auch gestellt, ob wir in die DKP, also weil wir auch mit der DKP gerne zusammenarbeiten und auch hier in Frankfurt auch mit der SDRJ gerne zusammenarbeiten, stand ich auch damals jetzt. So lange ist nicht her, aber stand ich zu dem Zeitpunkt auch so vor der Frage und wir haben uns dagegen entschieden, also weil ich das auch nicht richtig fand, das irgendwie alleine zu entscheiden, aber wir haben uns dagegen entschieden, aus der Partei zu gehen, weil wir gesehen haben, dass die Umkämpftheit der Partei einfach da ist und dass auch dass wir zu der Beantwortung der gesellschaftlichen Krisen gerade auch weiteren Kämpfe in dieser Partei halt brauchen, um sie auf Kurs und dann noch weiter nach links zu bringen. Und das hatte ich ja auch eingangs gesagt, ich der festen Überzeugung davon sind, dass wir in gewisser Weise, wenn wir den Sozialismus gemeinsam erkämpfen, weil der fällt uns ja wirklich nicht in den Schoß und passiert halt irgendwann, dass das nur im Bündnis passieren kann. Oder zumindest habe ich das auch von der kubanischen Revolution so gelernt, dass das ja auch in gewisser Weise ein gesellschaftliches Bündnis jetzt war, jetzt nicht in dem klassischen Bündnischarakter jetzt, wie wir das irgendwie in der praktischen politischen Arbeit kennen, sondern dass wir dann schon zusammen auch das machen. Aber wir haben uns damals dazu entschieden zu bleiben, um die Linke zu kämpfen. Und ich will gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass wir, glaube ich, oft es Entwicklungen gibt in der Partei, wo der Gedanke kommt, ja okay, jetzt war's, aber jetzt ist aber vorbei so, und dann weiß ich auch, also ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich sagen würde, ich stehe, äh, ich Ich sitze da nicht manchmal und frage, also muss das jetzt sein, so dass Jan van Aken die Hamas eine faschistische Organisation nennt und jede Faschismus-Theorie damit irgendwie mit Füßen tritt und so und die deutsche Staatsräson weiter füttert. Aber der Punkt ist für mich einfach noch nicht oder für uns einfach noch nicht gekommen, diese Kämpfe einfach aufzugeben in der Form, in der Organisation, in der wir uns gerade halt befinden. Und was, glaube ich, um das weiter auch auszuhalten, in dieser Partei zu sein und auch um die Partei, um weiter mit der Partei in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu kommen, müssen wir auch besser werden in der tatsächlichen Bündnisarbeit, also sowohl in Deutschland als auch international, um quasi jetzt auch wirklich Fragen, also vorwärtsgewandt, weil ich glaube, das fehlt in breiten Teilen der kommunistischen oder sozialistischen Bewegung in Deutschland gerade, vorwärtsgewandt und selbstbewusst und auch zukunftsbejahend in gewisser Weise in die Zukunft zu blicken und jetzt nicht einfach nur von der drohenden Kriegsgefahr zu erstarren. Und das ist, glaube ich, was, womit ich zumindest noch mit einem relativ guten Gewissen in dieser Partei und vor allem im SDS aktiv sein kann. Ja, auch wenn da einiges auf jeden Fall, also wie ihr wisst, auf jeden Fall ausbaufähig ist, auch von unserer Seite als linker Flügel in der Partei. Leon, möchtest du noch was erwidern? Ist vielleicht nicht unbedingt zu Ari persönlich, sondern zu den geäußerten Argumenten und Standpunkten. Ja, vielleicht bleibe ich dann tatsächlich mal ein bisschen bei der DKP. Du hattest eben, also Paddy, du hattest eben gesagt, hier habt ihr eine Analyse oder habe ich sozusagen Vermutungen, was so die Fehler waren, die gemacht wurden von Seiten der DKP. Und da habe ich ein paar Sachen genannt. Ich möchte aber auch nochmal klar machen, dass es auch Gründe gibt, wieso ich sozusagen noch in dieser Partei bin und wieso ich auch ernsthaft sozusagen dazu einladen möchte, ohne jetzt, ich will jetzt hier niemandem auf den Schlips treten, aber ich möchte schon sozusagen alle Menschen, die sagen, sie sind für eine grundsätzliche Veränderung dieses Systems, sich die DKP und die SDJ mal anzuschauen. Also ich würde sagen, dass wir in den letzten Jahren schon auch große Fortschritte gemacht haben in unserer politischen Arbeit. Eine Sache, die ich da auf jeden Fall nennen möchte, ist unsere internationale Solidaritätsarbeit. Also die DKP ist natürlich der kubanischen KP sehr eng verbunden. Diese Verbindungen drücken sich in vielerlei Hinsicht aus. Natürlich macht die DKP regelmäßig Spendenkampagnen. Es gibt Besuche von der kubanischen Botschaft bei unseren Parteitagen. Wir entsenden natürlich auch Vertreterinnen und Vertreter nach Kuba. Insbesondere gibt es aber in Zusammenarbeit mit der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba regelmäßige Kuba-Brigaden und auch die Möglichkeit eines Austausches nach Kuba, um dort für ein paar Monate Marxismus-Leninismus zu studieren, was ein ziemlich einmaliges Angebot in Deutschland ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das europaweit sozusagen noch in vielen anderen Zusammenhängen möglich ist. Kuba-Brigaden gibt es natürlich auch von Kuba-C. Ich glaube, ihr hattet sogar auch, Ari, ihr hattet auch eine oder zwei Brigaden in den letzten Jahren, also Jugendbrigaden sozusagen ins Land. Wir machen jetzt jährlich die Jugendbrigaden zum ersten Mal. Genau, aber ich denke, das ist eben ein, dieses Feld der internationalen Solidarität. Da glaube ich, kann man bei uns in den Strukturen sehr gut arbeiten. Und das ist auch was viele Menschen dann eben sehr motiviert und diese Erfahrung eben auf Kuba zu sein und mit den kubanischen Genossen sich auszutauschen. Ich glaube, das ist auch einfach was Motivierendes. Und am Ende geht es jetzt ja nicht darum, sich selber irgendwie die ganze Zeit zu motivieren und eine gute Zeit zu haben, aber es muss ja irgendwie auch positive Aspekte dieser ganzen schrecklichen Misere, in der wir uns befinden, geben, oder man muss sie sich suchen. Und ansonsten ist es so, dass wir wirklich große Fortschritte gemacht haben, eben in der Überwindung dieser aus meiner Sicht Fehler, die ich eben skizziert habe. Also es gibt mittlerweile wieder eine recht gut funktionierende Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit in der DKP. Es gibt wieder Betriebsgruppen, natürlich viel zu wenige, aber es gibt sie. Und auch in der SDRJ ist es eigentlich völlig normal, dass man eben einen starken Fokus auf die Interessenvertretungsarbeit, insbesondere dann eben die Arbeit in Betrieb und Gewerkschaft legt. Und dann ist es schlicht und ergreifend auch so, dass die DKP und auch die SDRJ ein recht umfassendes Programm zur marxistischen Theorie und Schulungsarbeit haben. Und das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, ja, das braucht es. Also das ist viel zu wenig, was wir da im Moment leisten können. Und ne, ich will hier unsere Schwäche gar nicht wegdiskutieren. Aber das sind aus meiner Sicht schon die richtigen Ansätze oder ist sozusagen die richtige Richtung, in die es gehen muss. Und ja, deswegen bin ich manchmal, um das hier auch mal so ehrlich zu sagen, dann manchmal ein bisschen traurig, wenn ich eben sehe, dass es so viele Kommunisten und Marxisten gibt, die sich eben aus meiner Sicht einfach aufreiben in der Arbeit, zum Beispiel in der Linkspartei, wo sie einen vermutlich ziemlich vergeblichen Kampf ausfechten. Und zwar nicht den vergeblichen Kampf um den Sturz dieses Systems, sondern wirklich erstmal den vergeblichen Kampf um die Umwälzung ihrer eigenen Partei. Also, wenn man es mal flapsig sagen will, könnte man sagen, immerhin arbeiten wir in der DKP gerade schon vergeblich an der Veränderung des Systems und nicht mehr vergeblich an der Veränderung unserer Partei. Okay, ich würde, oder Schampunkt ist deutlich geworden, ich würde gern mal den Blick ein bisschen schärfen für so einen, also oder in Richtung einen internationalen Blick. Also manchmal, wenn man hier in Deutschland sehr frustriert ist, hilft es ja auch zu gucken, was passiert eigentlich im Ausland. Einmal, weil wir mit den Kämpfen dort verbunden sind, aber auch durchaus als Inspiration. Und da kann man ja schon sagen, dass es sowohl im Hinblick auf Formationen, die sich etwas breiter aufstellen, also wo sowohl linksreformistische Kräfte als auch vielleicht Marxisten in Organisationen zusammengieren. In Frankreich gibt es sowas ja auch, solche Versuche, als auch bei kommunistischen Parteien, dass die Situation da nicht überall gleich aussieht. Also es gibt stärkere kommunistische Parteien und es gibt auch durchaus ja bei sowas wie Linksbündnissen oder Linksparteien schon Strukturen, die ich jetzt nicht direkt mit der Partei Die Linke gleichsetzen würde, wo ich schon sagen würde, ja, das ist schon nochmal was anderes. Deswegen würde mich interessieren, vielleicht zum Abschluss, habt ihr da sowas wie Vorbilder oder Dinge, auf die ihr eher strukturiert, die vielleicht auch Hoffnung geben? Oder sagt ihr, nee, ist alles nicht übertragbar? Also wenn wir jetzt konkret irgendwie Vorbilder haben, an denen wir uns international irgendwie orientieren, wo wir sagen, genau, ja, sagen, ja. Kampf, dass ihr sagt, naja, zum Beispiel, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber auch ein bestimmter Kampf. Also da sind wir wieder, also wenn ich jetzt mal so auf die Frage antworte, da sind wir jetzt ja wieder irgendwie wieder bei der Organisationsfrage und also auch bei der Praxis, ne? Weil, also ich könnte jetzt natürlich sagen, dass ich jetzt letztens bei der PTB war und das sehr interessant fand, wo ich viel zu wenig über auch diese Partei weiß, ehrlicherweise, aber das total, also jetzt nicht wegen der Haustürklopferei oder, sondern einfach mit was für einer Klarheit sie zum Teil über, sag ich mal, internationale und das wirklich, also über die internationale Lage sprechen, wie sie auch wirklich selbstbewusst auch auftreten und glaube ich auch sehr gute betriebliche Kämpfe und auch kulturell irgendwie verankert sind. Zumindest das, was ich jetzt, sag ich mal, von außen gesehen habe. Ich weiß ja nicht, wie viel sich dann auch anders präsentiert wird und wie das dann real aussieht. Die ganz kurz, die PTB ist doch die Partei der Arbeit in Belgien, ne? Genau, und die Partei der Arbeit. Und ja, ich habe Peter Mertens Buch angefangen zu lesen, so ja, wahnsinnig viel Neues steht da jetzt nicht drin, aber ich glaube, der Punkt ist ja eher, also ich will euch gar nicht die Frage irgendwie wegnehmen oder so, aber ich fände es schon nochmal irgendwie interessant, so das, was du zum Ende gesagt hattest, Leon, so weil irgendwie hattest du gesagt, dass es so hoffnungslos oder Schwierigkeit ist, in der Linkspartei zu kämpfen, wo es ja schon mit der DKP schwierig genug ist, sonst die Verhältnisse umzuwerfen, woher in gewisser Weise dieser Pessimismus kommt. Weil man kann natürlich sagen, ich bin irgendwie naiv, also weil das habe ich auch viel in den Kommentaren gelesen oder kriege ich gesagt, auch auf, also geschrieben, nach diesem Auftritt bei Fabian Lehr, woher das kommt, weil ich schon sagen würde, dass die Zuspitzung der Krise ja letzten Endes ja auch die Widersprüche deutlicher werden lässt und damit ja irgendwie auch diese Entscheidungssituationen häufiger vorkommen und damit ja sich öfter für von links entschieden werden kann. Also das hat mich gerade einfach noch beschäftigt, weil durchaus auch andere Parteien oder soziale Bewegungen auch einfach anders darauf reagieren und auch sich der Widersprüche auch einfach bewusst sind. Aber erstmal auf jede Form von progressiver Entwicklung positiv reagieren, so, ne? Deswegen gibt es diese ganze Debatte um, wie es jetzt BRICS einzuordnen, so, also wo dann, ja, da können wir einen nächsten Podcast zu machen, so. Also das vielleicht nochmal an dich von mir. Ja, ich will da jetzt auch nicht, falsch verstanden werden. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt hier hängen bleiben soll von meinem Auftritt, dass ich super zynisch bin und mir alles scheißegal ist und ich sage, man kann eh nichts machen, aber dann kann man ja wenigstens nochmal in der DKP irgendwie ein bisschen Theoriearbeit machen oder so. Also wenn das meine Haltung wäre, dann wäre ich beim Gegenstandpunkt. Das stimmt. Trotz Feiertag. Ja. Also nee, ich denke schon, natürlich, wenn ich da keinerlei Hoffnung hätte, dann würde ich mich ins Private zurückziehen. Natürlich gibt es, natürlich kann man sich Hoffnung machen, dass, oder ich fange nochmal neu an. Also ganz ehrlich, im Moment, so für die nächsten paar Jahre, sehe ich die politische Entwicklung in Deutschland eher pessimistisch für uns. Aber das heißt ja nicht, dass sich das nicht wieder ändern kann. Ich denke auch, das wird sich wieder ändern. Nur dann denke ich halt, wäre es doch gut, eine kommunistische Partei zu haben, die auch personell so aufgestellt ist, dass sie in diesen sich formierenden sozialen Bewegungen die führende Rolle spielen kann, die sie meiner Meinung nach spielen muss in diesen Bewegungen. Und weshalb ich meinte, dass ich da so, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, also dich irritiert, dass ich da so wenig Hoffnung innerhalb der Linkspartei sehe, ne? Nee, dass du so sagst, so, das ist schade, dass wir schon noch Hoffnung in die Linkspartei haben, wo, also das der letzte Satz, ich krieg's nicht, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, aber es klang für mich so, als wären wir eh schon verloren. Also nicht als Linkspartei, sondern als Bewegung. Nein, das war einfach ein blöder Witz. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass ich mich einfach freuen würde, wenn mehr Leute sich natürlich dazu entscheiden, sich der kommunistischen Partei in Deutschland, nämlich der DKP, anzuschließen und sich dann nicht verkämpfen in Organisationen, ja, in denen es erstmal nicht um eine Veränderung des Gesellschaftssystems geht. So. Und ich glaube, wirklich, das war alles, was gemeint war. Mhm. Und was mir schon noch wichtig ist, und ich weiß, das kommt dann immer so ein bisschen rüber wie der größte DKP-Krob, aber ich muss diesen Punkt trotzdem noch machen, weil ich kann das natürlich verstehen. Ne? Man guckt sich irgendwie die DKP an und man sagt, na gut, also unterscheidet die sich irgendwie jetzt von der, keine Ahnung, von der Gruppe KP oder von der X-ten Workers International oder sowas? Und naja gut, okay, wenn ich jetzt irgendwie in der Fußgängerzone Infotisch mache, dann ist es zwar schon so, dass sehr viele Leute komischerweise DKP noch kennen, aber halt dann eher so nach dem Motto, ach, euch gibt's immer noch, krass. Also ich verstehe natürlich, dass man da dann so ein bisschen denkt, was will der mir jetzt erzählen? Also der ist da in seiner kleinen, relativ bedeutungslosen Organisation und erzählt halt irgendwas von der Organisation zur Führung irgendwelcher sozialen Bewegungen. Und so sehr ich das nachvollziehen kann und auch diese Irritation verstehe, möchte ich doch nochmal sagen, dass die DKP, unabhängig davon, welche Rolle sie vielleicht spielen sollte, oder wie sie aufgestellt sein müsste, um die Rolle einnehmen zu können, die sie einnehmen müsste. Sie ist faktisch die kommunistische Partei in Deutschland. Und es gibt einen qualitativen Unterschied, nicht nur jetzt von unserer Parteigeschichte, sondern ehrlich gesagt sowohl von der Mitgliederbasis als auch der Verankerung in den Betrieben und den Gewerkschaften, als auch dem ganzen Apparat sozusagen um die Partei herum, an Verlagen, an Theorieorganen und so weiter, dass ich einfach sagen muss, wirklich von so einem Standpunkt des Realismus aus. Also wenn man irgendeinen Ansatz hat, für eine Partei, die das werden kann, was die Kommunistische Partei in Deutschland sein muss. Ja, dann ist es tatsächlich die DKP. Ja, Ari, willst du darauf noch antworten? Also sonst würde ich noch kurz eine Nachfrage stellen an Leon. Das war jetzt erstmal ein Statement, also was wir darauf antworten sollen. Okay, okay, ja, du hast recht, ich war mehr ein Statement. Nochmal die Frage, ich glaube, das ist spannender. Ja, also eigentlich wollte ich jetzt nochmal kurz auf Flo's Frage eigentlich zurück, weil es ging ja so ein bisschen auch darum, zu gucken, okay, was gibt's vielleicht auch an hoffnungsvollen, fortschrittlichen Entwicklungen im Ausland oder vielleicht auch Vorbilder. Und da deswegen auch so die Frage an dich, Leon, ob du oder ihr als DKP da auch ja hoffnungsvolle Entwicklungen seht oder Vorbilder habt, auf die ihr euch bezieht oder wo ihr sagt, da kann man jetzt auch aktuell sehr viel draus ziehen für die politische Arbeit in Deutschland. Ja, unbedingt. Also ich meine, es ist natürlich so, die PTB wurde jetzt schon genannt und das ist eine Partei, die, also auch wenn es da sicherlich auch diverse ideologische Unterschiede oder Differenzen gibt zwischen uns und den Belgiern, natürlich ist es erstmal eine Partei, die wirklich was Beeindruckendes geleistet hat, die einfach aus einer sehr marginalisierten, unbedeutenden Position es geschafft hat, zu einer sehr relevanten politischen Kraft in diesem Land zu werden. Und zwar ohne sozusagen den Weg des offenen Reformismus zu beschreiten und zu sagen, oh, Entschuldigung, Kommunismus war alles nicht so gemeint oder so. Das ist natürlich für uns ein sehr wichtiger Bezugspunkt. Dann auch da gibt es vielleicht in die andere Richtung ideologische Differenzen, aber trotzdem ist natürlich auch die Kommunistische Partei Griechenlands für uns ein wichtiger Bezugspunkt. Ich meine, das ist eine Partei, die nach wie vor eine gewisse parlamentarische Bedeutung hat, also ähnlich groß wie die Linkspartei hierzulande, relativ betrachtet, die aber vor allem einerseits in der internationalen kommunistischen Bewegung eine sehr exponierte Rolle hat, andererseits aber auch eben eine sehr starke gewerkschaftliche Verankerung hat. Und ich glaube, wenn es kommunistische Parteien gibt, die in Europa gibt, die im Moment in der Lage wären, tatsächlich sowas, nachgewiesenermaßen in Lage sind, sowas wie einen Generalstreik zu organisieren, ja, dann fallen einem da nicht viele ein. Und die griechische Partei ist eben eine, die sowas kann. Insofern natürlich ist das für uns ein sehr wichtiger Bezugspunkt. Ja, dann würde ich an der Stelle mal die Diskussion beenden. Und ja, erstmal sage ich danke an euch beide. Also danke, dass ihr da wart. Und ich denke mal, dass die Diskussion um also Fragen der Organisierung, welchen Strukturen, Parteien, vor allem auch zur Linkspartei, dass uns das noch weiter begleiten wird auf jeden Fall, weil es auf jeden Fall eine zentrale Frage ist. Aber ich glaube, ja, ich glaube, eure Positionen sind da jetzt erstmal ganz gut deutlich geworden. Und deswegen nochmal danke von mir und ja, euch noch einen schönen Abend. Jo, alles klar. Danke für die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank.